Nun, das ist eine erfundene Geschichte, ganz offensichtlich. Aber bitte, das gibt es auch in Wirklichkeit. Und da gibt es ein hochinteressantes Buch eines englischen Historikers namens Ashworth, der nachweist, wie auch im Krieg, diese Sachen sich spontan ergeben können. Das heißt, dass man aus dem Nullsummenspiel des Tötens herauskommt. Spätestens bis Hiroshima galt auch der Krieg ja als Nullsummenspiel, da die Gebiete, die der eine Staat verlor, den Gewinn des Siegers darstellten. Dass dabei unter Umständen Millionen von Menschen ums Leben kamen, fiel weiter nicht ins Gewicht. Denn schließlich starben sie ja den Heldentod. Dulce est et decorum est pro patria mori. Und die Kriegsführer selbst starben meist nicht am Kriegführen, sondern erst in Pension. Was aber den Heldentod betrifft, so ist er nicht jedermanns Sache, und zwar nicht nur der eigene, sondern auch das Zufügen dieser Ehre an einen anderen, auch wenn der andere eine andere Uniform trägt. In Flandern, bekanntlich einer der Brennpunkte heftigster Kämpfe im Ersten Weltkrieg, mitten im Schlamm, Verzweiflung, Giftgas, Blut und Tod, bildete sich von selbst ganz ohne menschliche Absicht eben das heraus, was der Historiker Ashworth das System des Leben und Lebenlassens bezeichnet und ausführlich beschreibt. Demnach war es um die Siegeslust der beiden Seiten nicht gut bestellt, gerade die Tatsache, dass man selbst genau wie der Feind diesen unmenschlichen Verhältnissen nicht nur passiv ausgeliefert war, sondern zu ihnen auch noch aktiv beitragen sollte, lähmte das Nullsummendenken, das jeden tapferen Soldaten inspirieren sollte. Nicht selten waren die feindlichen Gräben nur 15 Meter vor den eigenen. Und es wäre ein leichtes gewesen, sich gegenseitig dauernd mit Handgranaten zu dezimieren. Nicht nur war dies aber oft wochenlang nicht der Fall, sondern es entwickelten sich zwischen den beiden Seiten geradezu freundschaftliche Gefühle, zum Beispiel zur Weihnachtszeit. Oft kam es an langen Frontabschnitten zu völliger Ruhe und langsam bildeten sich daraus auch andere, ganz spontane, aber von beiden Seiten respektierte Nicht-Angriffsrituale heraus. Wie zum Beispiel das gegenseitige Ignorieren zweier feindlicher Spähtrupps, die im nächtlichen Niemandland fast übereinander stolperten. Die Reaktion der Armeeführungen auf diese Verlotterung der Moral kann man sich ausmalen. Im Februar 1917 zum Beispiel sah sich der Kommandant der 16. britischen Infanteriedivision gezwungen, etwas zur Eindämmung dieser Seuche zu tun. In einem Tagesbefehl verordnete er, dass, ich zitiere, jegliches Einverständnis mit dem Feinde strengstens verboten ist. Niemand darf mit ihm Kontakt aufnehmen und jeder diesbezügliche Versuch seitens des Feindes muss sofort unterdrückt werden. Gegen Zuwiderhandelnde ist im Disziplinarverfahren vorzugehen. Was an dieser versuchten Patentlösung geradezu bekannt erscheint, ist die Tatsache, dass das um sich greifende Prinzip des Leben und Lebenlassens sozusagen auf höherer Ebene auch die beiden Oberkommandos, wenigstens theoretisch, in ihrer Besorgnis einander näher gebracht haben musste. Der Verdacht liegt nahe, dass der 16. Division gegenüberliegende deutsche Divisionskommandeur, hätte er von jenem Tagesbefehl seines britischen Kollegen gewusst, ihm sicherlich von Herzen zugestimmt hätte. Oder anders ausgedrückt, es gab sich die absurde Situation, die eine Zusammenarbeit der beiden Antagonisten zum Zwecke gemeinsamer Maßnahmen gegen dieses Übel eigentlich vernünftig gemacht hätte.